Der Streit über den Government Shutdown in den USA hat einen neuen Höhe oder soll man besser sagen Tiefpunkt erreicht. Morgen wollen Demokraten und Republikaner im Senat über Initiativen abstimmen, wie der längste Regierungsstillstand in der US-Geschichte beendet werden kann. Am Vorabend hat Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin im Repräsentantenhaus, den US-Präsidenten ausgeladen. Donald Trump darf nächste Woche seine Rede an die Nation nicht im Parlamentssaal halten. Thilo Kössler in Washington. Klingt wie ein ziemlich rüder Schritt. Wieso tut Pelosi das? Das ist ein ziemlich rüder Schnitt. Das ist eine signifikante Zuspitzung im Streit über den Government Shutdown, was da in den letzten ziemlich atemlosen Stunden passiert ist. Frau Heuer, der Präsident wollte am kommenden Dienstag, Sie haben es gesagt, eine State of the Union Address halten, eine Rede zur Lage der Nation. Pelosi hatte ihn bereits in der vergangenen Woche gebeten, diese Rede zu verschieben. Sie hat dafür die Haushaltssperre verantwortlich gemacht. Sie hat gesagt, viele Sicherheitsbeamte sind betroffen von diesem Government Shutdown. Man könne für die Sicherheit des Präsidenten nicht garantieren. Darauf hat Donald Trump ausgesprochen sauer reagiert. Das Magazin Politico hat vorhin berichtet, dass seine Berater ihm zugeredet hätten, auf dieser Rede zu bestehen. Und so hat der Präsident tatsächlich erklärt, ich rede. Und zwar im Sitzungssaal des Repräsentantenhauses, wie es historisch geboten ist und wie es üblich ist. Und dort haben die Demokraten die Mehrheit. Dort ist Pelosi Mehrheitsführerin. Dort hat sie das Sagen. Und sie hat heute in einem Brief den Präsidenten dezidiert ausgeladen. Dort steht sinngemäß drin, der könne gerne wiederkommen, wenn die Haushaltssperre aufgehoben ist, aber vorher nicht. Donald Trump, Frau Heuer, hat ausgesprochen sauer reagiert. We will have a response to Nancy Pelosi in due course, but what she's doing to the American people, what she's doing to our Constitution is a disgrace. Eine Schande sei das, wie Frau Pelosi das amerikanische Volk behandle und die Verfassung. Tatsächlich ist es so, Frau Heuer, dass Präsidenten von beiden Häusern eingeladen werden müssen zu einer Rede zur Lage der Nation. Die Historiker werden jetzt zu klären haben, hat das jemals schon gegeben, dass ein Präsident ausgeladen worden ist? Es ist jedenfalls ein ziemlich spektakulärer Vorgang, der zeigt, wie verhärtet die Fronten in diesem Haushaltsstreit sind. Haben denn, Thilo Kössler, die Initiativen der Republikaner und der Demokraten, die ja dann morgen zur Abstimmung stehen, irgendeine Aussicht auf Erfolg? Also kann es sein, dass es gelingt, den Shutdown dann doch mal irgendwann zu beenden? Nein, damit wird überhaupt nicht gerechnet. Der Vorschlag der Republikaner ist praktisch der Vorstoß des Präsidenten vom vergangenen Samstag. Dort hat Donald Trump auf diesen 5,7 Milliarden schweren Bau zum Bau der Mauer bestanden. Die Demokraten wollen keinen Cent für die Mauer bewilligen. Sie schlagen vor, dass der Haushalt vorübergehend finanziert wird bis zum 8. Februar. Sie möchten, dass die Gehälter ausbezahlt werden können für 800.000 Bundesbedienstete. Über Maßnahmen zur Grenzsicherung könne man dann ja noch später reden, sagen sie. Aber beide Vorschläge haben keine Aussicht auf Erfolg. Die Republikaner haben eine Mehrheit von 53 Stimmen im Senat. Sie brauchen 60. Kein Demokrat wird mitstimmen. Das heißt, der Government Shutdown, er wird weitergehen. Genau, der geht weiter. Und wie dramatisch sind denn die Folgen inzwischen? Was spürt man da? Also bisher war das alles noch verkraftbar. Bisher konnten die 800.000 Regierungsmitarbeiter irgendwie den Gehaltsausfall mit der Perspektive auf baldige Nachzahlung irgendwie verkraften. Aber wenn tatsächlich jetzt am Freitag entschieden wird über den zweiten Monat ohne Gehalt, dann wird es wirklich sehr ernst für viele Bedienstete. Die Folgen schlagen jetzt schon voll durch. Bei der Flugsicherung, sie haben zu wenig Beamte. Bei der Lebensmittelbehörde, es gibt bald keine Lebensmittelkontrollen mehr. Beim FBI, die kann Informanten und Übersetzer nicht mehr bezahlen, auch keine Drogen für verdeckte Einsätze. Also das alles wird ziemlich problematisch und so wie es aussieht, sind beide Seiten mehr damit beschäftigt, sich zu fragen, wer politisch dafür verantwortlich gemacht werden wird, als mit der Frage, wie heben wir diesen Government Shutdown auf. Thilo Kössler live aus Washington. Dankeschön.